1 live. 4. Dir und euch einen wunderschönen guten Abend. Meine heutige Sendung trägt den Titel Wolf. Driving through the forest at dusk, there was a side road he hadn't seen before, so he turned down it and drove and drove. The forest is so vast and the road so straight, it felt good. There was a sweet breeze coming through the open window, and the music from the car radio soothed the mind, along with the scent of pine and the recent rain that infused the air. Daylight had started to fade, and on he drove through miles of pines. His life, and as his mind drifted, he was almost finding some kind of peace. All his frustrations of his troubled days seemed to fall away. And on he drove, hypnotized by the rhythm of the trees, the dense forest, and the miles of pine. Suddenly, a huge shape leapt from the forest to his right. There was barely enough time to react. He hit the brakes hard, but the car collided with the creature, or whatever it was. It was a sudden and whiplashing halt. Then all fell silent. Not another soul on the road. No sound, not even the distant hum of an engine. Just the clicking of a blinking indicator. By By now the forest was dark and all the stars were out, silhouetting the treetops. After some time sitting frozen at the wheel, he cautiously stepped out. And there he saw the fallen animal in the blinking red light and the white of the headlights, surrounded by shattered glass. He saw what he had struck. It lay there still and surely dead. A wild boar. It was huge. A wild boar. Its tusks shining in the headlights and under the stars. But how could it be? There hadn't been a boar spotted around here for at least 50 years, by all accounts. Telltale crimson drops speckled the tarmacadam under its limp and hanging tongue. Its tail was coiled, legs were outstretched and frozen, as if still in mid-run. A night moth had landed on the animal's head and seemed to be drinking a tear from its cheek. The night was cold now, and the man's quickened breath made clouds in the night air. But no such cloud rose from the boar's mouth. The man leaned over and slowly placed his open and trembling hand on the flank of the stricken animal. He felt a surge in his chest, in his loins. He felt like a hunter for the first time in his life. And then, without hesitation or questioning the strength he had summoned, he grabbed the hind legs and dragged the boar into the back seat of the car. He got behind the wheel, closed the door, and drove away through miles of pines. On, you saw a roadside store at a crossroads in the forest. You stopped the car and got out after throwing a blanket over the boar that lay on the back seat. He entered the store with all its fluorescent lights ablaze as the attendant watched a game show on a tiny TV by the cash register. Store and fishing the keys out of his pocket, he turned the corner to head back to his parked car. But then he stopped, dead in his tracks. The car had been totally destroyed. All the doors were off, the windscreen was smashed out, and as he slowly approached, it was clear. The boar was gone. I must have just stunned it, he thought. He looked into the forest, walked off into the night. Miles of pines. Ein Landgasthof im Münsterland zwischen der Kleinstadt Werne und Herbern, einem Dorf wenige Kilometer weiter nördlich. Ein Gasthof mit Biergarten. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite steht ein Denkmal. Es erinnert daran, dass hier tatsächlich im Januar 1835 der letzte Wolf erlegt wurde. Von einem Gastwirt übrigens namens Hennemann, Josef Hennemann. Angeblich sollen ja später im Lauf des Jahres 1835 bei Seppenrade noch Wölfe gesichtet worden sein. Aber wer will das heute noch nachprüfen? Wenige Meter neben dem Denkmal führt ein Weg in den Wald, der nach meiner Erinnerung recht morastig ist. Wo der Wald endet, endet auch der Weg. Steigt man über einige Weidezäune, läuft über einige Wiesen Richtung Osten, erreicht man schließlich mit etwas Glück den kleinen Teich der Bauern. Die Bauern, so haben wir sie immer genannt, das war keineswegs böse oder verächtlich gemeint. Und wer glaubt, die Bauern würden hinter dem Mond leben, der täuscht sich sowieso. Die Lieblingsband der Bauern war Kemper van Beethoven. Deren Musik lief immer auf den Scheunenfesten rund um Kapelle, einem Nachbardorf von Herbern. Dort gab es sogar einen Bahnhof. Einige weitere Kilometer Richtung Osten kam dann die Ortschaft Nordkirchen mitsamt dem gleichnamigen Schloss, Schloss Nordkirchen. Nur einen Steinwurf davon entfernt, in einer Wohngemeinschaft wohnte Dagmar. Ihre Mitbewohner, sofern sie nicht weiblich waren, hörten nach meiner Erinnerung nahezu ausnahmslos auf den Namen Wolfgang. Nur wenige Namen damals waren so verbreitet wie eben dieser, Wolfgang. Nachts saßen wir unten in der Küche und würfelten. Das Haus war freistehend. Manchmal vernahm man durchs geöffnete Fenster Schritte. Wer läuft denn da jetzt noch ums Haus herum? Erkundigte ich mich dann und bekam stets die gleiche Antwort. Wolfgang. I don't know how far. Hin und wieder fuhren wir in Richtung der holländischen Grenze, nach Bentheim, Bad Bentheim. Meistens dann, wenn uns Feiertage zu lang, zu bleiern, zu verregnet waren. Ostern, Buß- und Bettag, gelegentlich auch Weihnachten. Jeans, Hemd, Jackett und Perso, Personalausweis, das reichte, um sich Zugang zum örtlichen Spielcasino zu verschaffen. Oben im Saal 3 oder 4 Roulette-Tische. Dazu weiter hinten im Raum Blackjack. Einer von uns, ein Typ mit dem Spitznamen Tanne, hatte sich in einer Asiatin verknallt, die des Öfteren in Begleitung eines Holländers erschien. Während der oft an 3 Tischen gleichzeitig zockte, saß sie an der Theke und nippte an einem Glas Sekt, während Tanne ihr Avancen machte. Der Holländer war natürlich nicht blöde. Meistens räumte er ziemlich derbe ab, spielte zudem mit schwindelerregend hohen Einsätzen und schlenderte zwischendurch immer mal wieder zur Theke, um dort gigantische Mengen aus 100er-Jetons vor der Asiatin aufzutürmen. Da konnte Tanne nicht mithalten. Irgendwie passte das alles sowieso nicht. Wenn wir unsere lausigen paar Jetons verspielt hatten, rauchten wir noch in aller Ruhe eine Zigarette, verließen dann das Casino und stapften gelegentlich noch durch den nahegelegenen Wald. So konnte man später sagen, man habe zwar sein Geld verspielt, sei aber auch an der frischen Luft gewesen. Ich kann nicht ausschließen, dass wir bei einer Gelegenheit womöglich auch einmal das Gebiet der sogenannten Klausheide betreten haben. Weit entfernt ist es ja nicht. Im April des letzten Jahres jedenfalls haben Bilder einer sogenannten Wildüberwachungskamera dort einen leibhaftigen Wolf gezeigt. Möglicherweise, so zumindest wird spekuliert, ist er aus der Lüneburger Heide zugewandert. Was übrigens aus Tanne wurde, kann ich nicht sagen. Ich wünsche ihm jedenfalls, dass er am Ende vielleicht die Asiatin an der Seite des Holländers doch noch für sich hat gewinnen können. Das Casino jedenfalls soll angeblich umgerüstet worden sein, auf Automatenbetrieb, so zumindest erzählte es mir zuletzt ein Bekannter aus jener Zeit, dessen Name ich nicht genau erinnere. Ich meine aber Wolfgang. Wolfgang sei sein Name gewesen. Follow the lines made by years, they trace back. to that December where we just met. Wolf. Musikalisch begleitet werden wir hier und da heute von dem Amerikaner Sir Richard Bishop und Musik aus seinem Album, den Tangier Sessions, hier im Hintergrund. Wolf. Wer sich mit dem Gedanken trägt, das diesjährige Apple Tree Garden Festival bei Diepholz zu besuchen und es nicht so unbedingt mit dem Zelten hat, dem kann ich guten Gewissens einen alten Landgasthof in der Heder Dorfstraße im Diepholzer Ortsteil Hede empfehlen. Hotel zum Jagdhorn. Die bereits in die Jahre gekommene Inhaberin hört auf den Namen Babylon. Frau Babylon also. Eine ausnehmend angenehme Person, mit der ich so manchen Kaffee auf der Terrasse des angrenzenden Gartengrundstücks genommen habe, während der letzten beiden Jahre. Der Gasthof selbst ist ungemein verwinkelt. Mehrfach habe ich mich erkundigen müssen, wo eigentlich nochmal mein Zimmer sei. Den Gang bis zur Kreuzung, sagte Frau Babylon dann immer. Den Rest ihrer Beschreibungen spare ich mir. Wir säßen sonst morgen früh noch hier. Am Ende des Gartengrundstücks jedenfalls befindet sich ein großer Teich mit romantischer Holzbank zum Verweilen. Und rechts vom Garten befindet sich eine bestimmt 20.000 Quadratmeter große Wiese, auf der Dammwild grast. Eingezäunt, bisher friedlich und gänzlich unbehelligt. Aber das könnte sich schon nur zu bald ändern. Seit einiger Zeit nämlich werden ganz in der Nähe Wölfe gesichtet. Offensichtlich wohl ein Pärchen. Und aus solch einem Pärchen kann natürlich mit der Zeit ein Rudel werden, eine Familie, also eine Gruppe von 6 bis 10 Tieren. Die Jungtiere müssen sich, wenn sie das erste oder auch zweite Lebensjahr erreichen, ein eigenes Revier suchen. Bis zu 70 Kilometer legt ein Wolf dabei schon mal an einem Tag zurück. Zum Festivalgelände mögen es vielleicht vom Jagdhorn aus gerade einmal 1,5 Kilometer sein. Letztes Jahr lernte ich dort die österreichische Überfliegergruppe Bilderbuch kennen. Schick Schock, das neue Album ist gerade erschienen. Einige Zeilen daraus könnte man glatt einer Frau aus dem niedersächsischen Ort Amelinghausen in den Mund legen, die sich vor wenigen Tagen mit ihren beiden Hunden arglos aufmacht, um spazieren zu gehen. Bitte gib mir deine Chance. Sonst bleib ich unwissend vor dem Song. Zuck den Pfirsich von deinem Baum. Kein gutes Wort nicht, hält mich im Zaum. Ja, ich flüster mich zu dir. Ich bin nicht laut, doch du kapierst. Du wirfst die Hände über'n Kopf und du sagst, es ist besser, wenn ich jetzt geh. Du schreist aus dem Leib und du sagst, es ist besser, wenn ich jetzt geh. Du schmeißt die Rosen zum Plafond und du meinst, es ist besser, wenn ich jetzt geh. Vergib mir, bin ich zu schnell. Ich bin ein Hund und Bell. Ey, Bambina, komm, mach aus mir crushed eyes. Meine Mutter geht schon heiß, was ma, sita. Du verstehst nicht, was du tust, wenn du meinst, das ist besser so. Sag mir, was willst du? Schau mich an, wenn ich mit dir rede. die Kette mit den kleinen Steinen, den Twinkle, Twinkle, Twinkle Diamonds. Oder die große Liebe. Mein Bett ist groß genug für uns zwei. Du wirfst die Hände über den Kopf und du sagst, das ist besser, weil du schätzt. Du schmeißt die Hosen zum Plafond und du meinst, das ist besser, weil du schätzt. haben wir ihn wieder, Sir Richard Bishop. Musik aus seinem soeben erschienenen Album Tangier Sessions, erschienen auf unser aller Lieblingslabel Drag City. Davor haben wir Musik gehört des amerikanischen Moon Duo und davor Dann schreist du Seele aus dem Leib und sagst, das ist besser, wenn ich jetzt gehe. Bilderbuch. Wolf. Die Hundehalterin Anja Nowak aus dem kleinen Ort Amelinghausen in der Lüneburger Heide besteigt Anfang Februar mit zwei Hunden ihren Wagen und fährt zu einem Waldstück unweit einer Ortschaft, auf die ich vor einigen Jahren bereits schon einmal aufmerksam wurde, als ich eine Sendung über Geisterdörfer in Angriff nahm. Lobau nämlich ist genau das. Ein Geisterdorf in der Lüneburger Heide, das nach dem Zweiten Weltkrieg noch von rund 200 Menschen bewohnt wurde, später jedoch in den Sicherheitsbereich der sogenannten Schießbahn 7 geriet, als die auf dem benachbarten Truppenübungsplatz Munster errichtet wurde. Ein älteres Ehepaar bewohnte eins der Häuser in Lopau wohl bis ins Jahr 1983 hinein. Als die beiden dann gingen, verwaiste der Ort vollends. Allein ein Obdachloser soll sich Gerüchten zufolge danach im Bereich der Ortschaft noch sporadisch aufgehalten haben. Als auch er schließlich verschwand, kamen die Wölfe. Gleich 7 Stück von ihnen nähern sich an einem Nachmittag Anfang Februar der Spaziergängerin Anja Nowak mitsamt ihren Hunden. Sie tun dies allerdings ohne Drohgebärden, scheinen eher neugierig. Auch und gerade wegen der beiden Hunde, die von der Halterin hinter einen Baum gezogen werden, von wo aus sie nun versucht, die Wölfe lautstark zu vertreiben. Was offensichtlich gar nicht gelingt. Die schon etwas verängstigte Frau geht mit ihren Tieren zurück zum Wagen, ohne sich freilich unmittelbar bedroht zu fühlen. Verärgert muss sie deshalb Tage später feststellen, dass ihre Begegnung der eher seltenen Art in der Online-Ausgabe eines Jägermagazins übertrieben und aus ihrer Sicht viel zu reißerisch dargestellt wird. Denn weder ihr noch den beiden Hunden Sam und Bolle ist letztlich auch nur ein Haar gekrümmt worden. Crystal Madonna, she called from the sky, shelf of the thrift store, wearing in vine, called out my name, as clear as the day. So I paid my $2, I took her away. Under the freeway is where I call home. Stopped by the bushes, away from the road. It's where I landed these days after doing some time in Pelican Bay. All the loving's gone away. In hopelessness, my heart is torn. Crystal Madonna, she sings by my fire, facets reflecting my every desire. Yeah, how sweetly she sings. Through the night's torment, comfort she brings. All the loving's gone away. In hopelessness, my heart is torn. All the loving's gone. All the loving's gone. Thank you. Madonna, I treasure you so. In my coat pocket, to my heart you are close. You ride along on my drunken forays, trying to score in downtown L.A. Morning it found her, broken in half. She's not crystal, not even glass. Into a plastic demon she's changed. My only friend drives me insane. All the love is gone away. In hopelessness, my heart is torn. All the love is gone. All the love is gone. All the love is gone. All the love is gone. All the love is gone away. Als Kind kannte ich Wölfe zunächst nur aus dem Bilderbuch. Dann sah ich sie im örtlichen Tierpark, zwei oder drei, in einem elendig kleinen Gehege. Immerzu waren sie dort in Bewegung, liefen ständig am Zaun entlang, so als warteten sie nur darauf, dass sich irgendwo ein Spalt öffne, gerade breit genug, um sich hindurchzuzwingen. Grau, zäh, wie aus einer komplett anderen Zeit kommend, wirkten sie alt, der alte Wolf, dieser unentwegte Läufer durch die Zeit. Immer laufen, nie müde sein. Wer wollte das nicht? Geh wie ein Wolf. Wolfgang, alt, manches liegt so weit zurück, lässt sich nicht greifen, auch und gerade im eigenen Leben und auch dann, wenn man selber gar nicht auf den Namen Wolfgang hört. Ein Ortsname. Eher beiläufig nahm ich ihn zuletzt zur Kenntnis. Zetel vom Rapper Grimm 104, eine Hälfte des Berliner Rap-Duos zugezogen maskulin, las ich vor kurzem, er sei dort aufgewachsen. In Zetel. Landkreis Friesland, Kleinstadt zwischen Oldenburg und Wilhelmshaven. Zetel, dachte ich ständig und sprach den Namen der Ortschaft mehrfach laut aus. Zetel, da war doch was. Dann fiel es mir ein. Irgendwann in den 70er Jahren hatte ich dort einmal als Musiker auf einem Festival gespielt, im Sommer, auf irgendeiner grünen Wiese. Hammerfest. Selbst der Name einer weiteren Band, die dort gespielt hatte, fiel mir plötzlich wieder ein. Doch sonst nichts. Jahre später waren wir erneut in die Gegend gekommen. Bedingt durch mehrere Zufälle hatten wir die Gruppe Trio kennengelernt und statteten ihr spontan einen Besuch in großen Kneten ab. Doch es war niemand zu Hause. Gemeinsame Freunde aus Köln arrangierten dann vor einigen Jahren noch einmal ein Treffen mit Peter Behrens, dem damaligen Trio-Schlagzeuger. Er lebte inzwischen in Wilhelmshaven. Um großen Kneten wurde es still mit der Zeit. Der Trio-Gitarrist Kralle ist inzwischen verstorben. Stefan Remmler, der Sänger, lebt wohl inzwischen, soweit mein Kenntnisstand, in Basel. Aber großen Kneten? Im Dezember letzten Jahres ist dort auf dem Biohof Barkenhus ein Kalb gerissen worden und die Vermutungen auch eines eigens hinzugezogenen sogenannten Wolfsberaters gehen dahin, dass ein Wolf dafür verantwortlich gewesen ist. Das Tier könnte inzwischen über alle Berge sein. Womöglich aber hat es sich auch nur wenige Kilometer weiter nach Wildeshausen abgesetzt, wo vor wenigen Tagen ein Wolf beim Spaziergang durch die Ketteler Straße, in einem Wohngebiet also, beobachtet worden ist. Nur keine Panik. Der örtliche Wolfsberater ist aufkommenden Sorgen im besten Lindenberg-Stil bereits entgegengetreten. Zumal das Tier inzwischen schon wieder weitergezogen ist. Es wurde jetzt nämlich erneut gesichtet. in großen Kneten. Gute Nacht und gute Gespräche gleich im 1Live Talkradio mit Jürgen Domian. Football fields and backyard alleyways. Before God let you down, boy, and took your life away. Of you and me, it's something. that we used to be, as we make believe that this is still a home. All that's left of me, this effigy, a reminder there was sanity. Have I lost the will to know where I'm?